Lieber Ernesto Kardinal, meine Damen und Herren, Thomas Mann hielt eine menschliche Gesellschaft, eine humane Gesellschaft, erst für möglich, wenn Karl Marx Hölderlin gelesen hat und Hölderlin Karl Marx. Von Norbert Blüm kennen wir den geistvollen Satz: Jesus lebt, Marx ist tot. Das Leben und die Arbeit von Ernesto Kardinal als Priester, Dichter, Revolutionär, auch als Kulturminister der sandinistischen Regierung, steht für einen anderen Satz, den man vielleicht so formulieren könnte, dass Jesus nicht leben wird, wenn Marx nicht aufersteht, wo und wann immer. Ernesto Kardinal gehört zu den seltenen Menschen, und sie werden wahrscheinlich in der nächsten Zeit seltener, mit oder ohne Partei, mit oder ohne Politik, die sich nicht abfinden damit, dass aus dem Programm keiner oder alle zunehmend geworden ist und wird. Für alle reicht es nicht. Also Selektion statt Revolution. Sein Leben steht, wenn ich es richtig sehe, unter einem Text von Karl Marx, der für Benjamin, für Walter Benjamin, den theologischen Glutkern des Marxismus formuliert. Der Satz heißt: Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Ich danke Ihnen.